Nummer 2. Guten Tag, meine Dame, guten Tag, meine Herren. Mein Name ist Sigmund Häberle. Ich bin stellvertretender Leiter der Produktentwicklung. Meine Karte. Vielen Dank. Danke, Herr Häberle. Vielen Dank. Im Namen der Geschäftsführung möchte ich Sie herzlich im Hauptwerk von Synchrontech willkommen heißen. Ich möchte Ihnen auch meine Mitarbeiterin vorstellen. Frau Monika Pilz ist im Kundenservice für unsere Besucher zuständig. Wir wünschen Ihnen einen interessanten Aufenthalt.